Woraus setzt sich die lehrende Kirche zusammen? Die lehrende Kirche setzt sich zusammen aus allen Bischöfen mit ihrem Haupte, dem obersten Hirten in Rom. Mögen sie nun an verschiedenen Orten oder zu einem Konzil vereinigt sein. Es ist nicht ganz hundertprozentig korrekt, aber es kann man also vom Katechismus hier nicht erwarten, dass er alle Feinheiten der Theologie aufnimmt und widerspiegelt. Aber im Großen und Ganzen sind es Bischöfe, die die lehrende Kirche bilden, obwohl es auch immer gegeben hat, einfache Priester, die Ordinarien gewesen sind, Ordensobere auch, nicht unbedingt Bischöfe sind, aber eine ordentliche Leitungsvollmacht haben und damit auch zur lehrenden Kirche gehören, aber das sind halt so Randfälle, das muss man wissen, dass es auch gibt. Im Großen und Ganzen sind es Bischöfe. Jedenfalls müssen alle dem obersten Hirten in Rom in Verbindung stehen. Das ist das Haupt der ganzen Kirche, der Hirte der ganzen Kirche. Und wir können, sie sind Lehrer der Kirche, für sich allein, jeder an seinem Ort, ja, seiner Funktion, oder manchmal, wenn sie zu einem Konzil vereinigt sind, 20 Mal in der Kirchengeschichte vorgekommen ist. 20 allgemeine Konzile, sonst gibt es noch viele andere Konzilien, manche von allgemeinen Konzilien waren Partikularkonzilien, die dann zu allgemeinen geworden sind, durch die Anerkennung durch den Papst. Jedenfalls, auch da gibt es verschiedene Feinheiten, aber das gehört nicht unbedingt in den Katechismus.